7 Wochen auf See. Und das Herz wird mir schwer. Ey, der Frachtraum ist voll mit Juwelen und Gold und die eigene Tasche leer. Oh Captain, mein lieber Captain, mach uns die große Kiste auf und bitte bald. Damit das endlich wieder mal so richtig knallt, brauch ich jetzt bald mal mein Gehalt. Es geht an Land, gebt die Heuer her, denn ich hab Brand wie die Feuerwehr. SOS, es wird eskalieren. Gleich fließt der Grog, endlich pausenlos. Wir haben Bock wie ein Bauernhof. SOS, wir dehydrieren. Ja, Tag aus und Tag ein, hab ich Durst wie ein Pferd. Alle Kohle verprasst, jeden Krug, jedes Fass, das an Bord war, ist geleert. Oh Captain, mein teurer Captain, wir waren jetzt wirklich mehr als lang genug auf See. Mir tut die Seele und die Leber wieder weh, mit nix als Luft im Portemonnaie. Es geht an Land, gebt die Heuer her, denn ich hab Brand wie die Feuerwehr. SOS, es wird eskalieren. Gleich fließt der Grog, endlich pausenlos. Wir haben Bock wie ein Bauernhof. SOS, wir dehydrieren. Wir dehydrieren. Tortugas Hafen, dort wo Zapfähne niemals und die Bullen immer schlafen. Vom Captain werd ich immer Enterautomat genannt. Und gehe ich an Land, dann werd ich aufgetankt. Es geht an Land, gebt die Heuer her, denn ich hab Brand wie die Feuerwehr. SOS, eskalieren. Gleich fließt der Grog, endlich pausenlos. Wir haben wie ein Bauernhof. SOS, wir dehydrieren. Wir dehydrieren.